letztens war ich bei meinem alten Freund. Ich muss dir sagen, ich war ziemlich enttäuscht. Mann, wie hat er sich verändert? Was haben wir nicht alles angestellt? Wir haben wochenlang gehaust in einem Zelt. Wir haben Kirchen geklaut, Höhlen gebaut und Gärten geplündert. Ich wollte mit ihm Bier trinken gehen und mal quatschen, wieso geht, wieso steht. Er sagte, nein, ich kann jetzt nicht weg. Seine Frau heißt Mäuschen oder so. Und die passt höllisch auf, dass er nicht raucht auf dem Klo. Und jetzt ist er ganz unten, er mag nichts mehr mit. Erzählen. Der hat den Kopf jetzt voll mit anderen Problemen. Der liegt unheimlich weich auf einem dicken Kissen. Mein alter Freund regt nichts mehr auf. Er hofft, das Leben nimmt einen ruhigen Lauf. Und von den anderen Dingen, da will er nichts mehr wissen.